Eintracht Frankfurt, deine Fans sind hier. Wie ein Felsen stehen wir zu dir. Ob der Himmel auch mal weint und die Sonne wieder scheint. Eintracht Frankfurt, deine Fans sind wir. Ein Verein. Gibt es nur einmal. Alles andere ist uns ganz egal. Welche Liga es auch ist, unser Herz dich nie vergisst. Ein Verein wie dich gibt es nur einmal. Eintracht Frankfurt, deine Fans sind hier. Frankfurt, deine Fans sind wir. Eintracht Frankfurt.